Wie es mit dem Hunger ist? Naja, ob man sich hungrig oder satt fühlt, hängt vor allem von zwei weiteren Hormonen ab. Das Neuropeptid Y ist dabei der stärkste Hungerauslöser. In hoher Konzentration verursacht dieses Hormon einen unstillbaren Hunger und setzt eine ungebremste Nahrungsaufnahme in Gang. Vor allem von Kohlenhydraten. Auf den Plan gerufen wird das Neuropeptid Y durch verschiedene Faktoren. Zum einen, wenn der Blutzuckerspiegel plötzlich abfällt, also wenn man mittags zum Beispiel einfach nicht zum Essen kommt. Oder zum anderen bei einer lang andauernden Diät, wenn der leere Magen auf sich aufmerksam macht. Und dann gibt es noch den CRF, den Corticotropin Releasing Factor. Er kann den Hungerantrieb stoppen und sogar zur vollständigen Nahrungsverweigerung führen. Bei Menschen, die durch Trauer extrem Stress erleiden, ist das manchmal der Fall. Es sind ganz komplexe Prozesse, die da im Körper ablaufen. Aber eines lässt sich einfach und zusammenfassend sagen. Einseitige Diäten, die ausschließlich darauf aufbauen, die Gesamtkalorienmenge zu reduzieren, führen früher oder später auf jeden Fall zu Hungerattacken und deshalb nicht zum gewünschten Abnehmerfolg. Dabei ist es egal, ob es sich um kohlenhydratarme Diäten handelt oder ob Fettpunkte gezählt werden. Sie alle rufen nach einer bestimmten Zeit das Neuropeptid Y auf den Plan. Und wie gesagt, löst das wiederum eine Hungerattacke aus, gegen die wir uns kaum wehren können. Auch aus diesem Grund ist es so wichtig, keine Mahlzeit Ihres neuen Ernährungsprogramms ausfallen zu lassen. Außerdem ist es wichtig, dass Sie Ihre liebevoll zubereiteten Mahlzeiten auch entsprechend genießen. Zelebrieren Sie Ihre Mahlzeiten. Decken Sie sich Ihren Tisch ansprechend und richten Sie Ihr Essen so an, dass es Spaß macht, sich darüber herzumachen. Richten Sie Ihre Portion komplett auf einem Teller an und staunen Sie, was Sie alles essen dürfen. Ganz ehrlich, es ist ja gar nicht so einfach, am Morgen tatsächlich 4 Brötchen mit Kohlenhydratbelag, also zum Beispiel mit Marmelade, zu verputzen oder mittags die 500 Gramm Kartoffeln zum Fleisch.